Segen mich, reicht alle Herzen mit. Erscheint in Werken auf dem Tag, treibt den Versand hinauf. In SKK, in SKK, so stellen wir Pionier der Deutsche her. Bei Tag und Nacht, in unserer Wahl, in Deutschland Tag, für Deutschland her. Yeah.